deine Taten geschmäht, deine Lieder verbrannt. Auf dem Friedhof, auf dem dein Grabstein steht, wüteten die Roten. Mord, wir marschieren wieder Mord. Das Reich zerbrach, der Traum, der blieb.